gelbe Telekom Oldschool Telefonzelle Friedberger Landstraße 109 Ecke Neuhofstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hinweisschild mit der Aufschrift Rat und Hilfe, wichtige Rufnummern, unter anderem ein Abschleppdienst, ein BMW-Händler, ein Straßendienst, die Giftnotzentrale, die Polizei, Feuerwehr, der Mieterschutzverein, ein Schlüsseldienst sowie eine Werbeagentur vermerkt sind. Ansonsten, außer einem säuberlich in der Ecke drapierten Papiertaschentuch, einigen eingravierten, ja, wie soll man sagen, Wellen in der Scheibe und einigen Hinweisschildern der Deutschen Telekom, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.